Schalt das Radio ein, hört sie was an rein, auf 91,4 FM in Barcelona. Schalt das Radio ein, hört sie was an rein, schalt das Radio ein. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Hier ist wieder Niemandsland. Wir senden auch heute wieder zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.contrabanda.org im Streaming. Und ich weise auch hier schon mal auf unseren Podcast hin. Der lautet im Falle von Niemandsland www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag, der 18. Juni 2016. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskels. Musikalisch möchte ich die Sendung, gesanglich zumindest, musikalisch ist sie schon eingeleitet, mit einem Lied von Herrn Hannes Wader beginnen, dem alten Baden, von seiner letzten CD, die heißt einfach nur Sing, die stammt vom letzten Jahr, von 2015. Das Lied heißt Morgens am Strand, Hannes Wader. Das Meer ist dir sein. leicht. Und am Ufer ganz leicht geht die Dünung und sie umspült meine Knie. Lass mich im Liegen sanft vor dir wiegen. Die Sonne scheint warm, da steigt an meinem Arm etwas Kaltes entlang. Eigenblätter und Tannen. Ja. Nein, kein Eigenblatt, was mich berührt hat, ist die schwarze Hand der toten Frau am Strand. Zwischen Bootstrümmerstücken treibt sie auf dem Rücken. Öffne den Mund zum Schrei, schlucke Wasser dabei, hole Atem stumm, stille um mich herum. Die Augen weit, rings um Dunkelheit. Nur ein Traum, keine Spur von Strand und Sonne nur. Schattengespenster, Mondschein durchs Fenster. Bin in diesem Raum von denselben Traum. In der Nacht plötzlich aufgewacht, plötzlich aufgewacht. Ja. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkriegs. Hitler greift ein. Der spanische Bürgerkrieg war gerade eine Woche alt, als Hitler beschloss, militärisch einzugreifen. Die Entscheidung fiel in Bayreuth, wo der Führer den Wagner-Festspielen die nationalsozialistischen Weihen verlieh. Am 26. Juli 1936 empfing Hitler in der Festspielstadt eine Delegation, die direkt aus Francos Hauptquartier in Spanisch-Marokko kam. Sie bestand aus zwei Deutschen, dem Ortsgruppenleiter der NSDAP in Tetuan, Adolf Langenheim, und dem ebenfalls in Tetuan ansässigen Geschäftsmann und NSDAP-Mitglied Johannes Bernhard. Die beiden Parteigenossen hatten auch einen Spanier mitgebracht, den Fliegerhauptmann Francisco Aranz. Aber der blieb draußen vor der Tür. Er verstand ohnehin kein Wort Deutsch. Der Spiritus Rector dieser Mission war Johannes Bernhard, eine jener zwielichtigen Figuren, die an den Kreuzwegen der Geschichte aus dem Nichts auftauchen und für einen Augenblick Schicksal zu spielen glauben. Vermutlich hätte Hitler auch ohne diesen Mann in den spanischen Bürgerkrieg eingegriffen, doch zweifellos war es Bernhard, der ihn dazu bewog, es sofort zu tun. Noch eine Woche vor seiner Begegnung mit Hitler hätte Bernhard nicht im Traum daran gedacht, je in seinem Leben eine politische Rolle zu spielen, geschweige denn, dem Führer Auge in Auge gegenüberzustehen. Bernhard war ein kleiner Importeur, der sich nach missglückten Geschäften in Südamerika in Spanisch-Marokko niedergelassen hatte. Er unterhielt freundschaftliche Kaffeehausbeziehungen zu den Offizieren der spanischen Garnison, denn er belieferte die Truppen mit deutschen Elektrogeräten und Zeissgläsern. Aber als General Franco in Tetuan landete und die verschlafene Hauptstadt von Spanisch-Marokko über Nacht zum Zentrum der Rebellion gegen die Republik wurde, witterte Bernhard eine unwiederholbare Chance. Durch Vermittlung der ihm befreundeten Offiziere erhielt er 3 Tage nach der Ankunft Francos eine Audienz bei dem General. Die Situation sah zu diesem Zeitpunkt schlecht aus. Franco besaß kein einziges Flugzeug und kein einziges Kriegsschiff. Die republikanische Flotte lag vor der marokkanischen Küste und beschoss die Häfen. Die Truppen, mit denen Franco Spanien erobern wollte, die Fremdenlegion und die Regulares, das sind die marokkanischen Kolonialtruppen, saßen auf dem Trockenen. Es gab nur einen Weg, sie auf das Festland zu bringen, per Flugzeug. Über das deutsche Konsulat in Tetuan hatte Franco bereits beim Auswärtigen Amt in Berlin um Hilfe bitten lassen, doch eine Antwort stand bisher aus. Offenbar war man sich in der Wilhelmstraße über den Charakter des Militärputsches nicht im Klaren und hielt das Ganze für eine neue Arabeske der spanischen Wirren, die das Deutsche Reich wenig angingen. In dieser Situation bot Kaufmann Bernhard dem General Franco an, nach Berlin zu fliegen und Hitler persönlich von der Dringlichkeit deutscher Hilfe zu überzeugen. Es war eine ziemlich wahnwitzige Idee, wie Bernhard selbst wohl wusste, denn er kannte buchstäblich niemanden in Berlin. Doch Franco griff nach jedem Strohhalm und stimmte zu. Er gab dem Deutschen einen handschriftlichen Brief für Hitler mit, in dem er um 10 Transportflugzeuge, 20 Flugabwehrgeschütze, 6 Jagdflugzeuge sowie die größtmögliche Menge von Maschinengewehren samt Munition bat. Jetzt fehlte nur noch ein Flugzeug, um Bernhard nach Berlin zu bringen. Es wurde kurzerhand gekidnappt. Als das reguläre Postflugzeug der Lufthansa auf dem Weg nach Südamerika auf den Kanarischen Inseln zwischenlandete, wurde es einfach beschlagnahmt und mit einer Militäreskorte an Bord nach Tetuan geschickt. Dort stieg Bernhard mit seinen Begleitern Langenheim und Aranz ein. Langenheim, ein älterer, erfolgloser Geschäftsmann, war als NSDAP-Ortsgruppenleiter der Chef des halben Dutzend Nazis, die es in Tetuan gab. Bernhard nahm ihn aus Gründen der Parteidisziplin dazu. Der spanische Hauptmann Aranz kam nur zur Dekoration mit. Flugkapitän Alfred Henke, Pilot der gekaperten Ju-52, protestierte heftig gegen die konspirative Verwendung seiner Maschine, doch es half ihm nichts. Er musste statt nach Südamerika zurück nach Berlin. Am 24. Juli 1936 landete er mit seinen merkwürdigen Passagieren in Tempelhof. Bernhard meldete sich bei der Auslandsorganisation AO der NSDAP, der einzigen Anlaufadresse, die er besaß. In richtiger Einschätzung der Machtverhältnisse umging er das Auswärtige Amt und wählte stattdessen den direkten Weg über die Partei. Schon am nächsten Morgen wurden er und Langenheim zu Rudolf Hess, dem Stellvertreter des Führers, geflogen, der in Thüringen Ferien machte. Hess schickte die Delegation mit seiner Privatmaschine weiter nach Bayreuth. Am gleichen Abend, dem 25. Juli, standen Bernhard und Langenheim in Haus Wahnfried dem Führer gegenüber. Über den genauen Verlauf der Unterredung gibt es keine amtlichen Aufzeichnungen. Doch Bernhard hat dem Autor Heinrich Jennecke gegenüber die Szene geschildert. Hitler kam gerade aus der Walküre. Er ließ sich von Bernhard und Langenheim Bericht erstatten und las den Brief Frankos. Franco hatte auch eine eigenhändige Skizze über die Lage auf dem spanischen Festland beigefügt. Hitler ließ sich die letzten Meldungen bringen und korrigierte die Karte zugunsten der Roten. Dann fragte er, womit Franco die Flugzeuge bezahlen wolle, wie viel Geld er überhaupt habe. Bernhard sagte, in Tetuan lägen nur 12 Millionen Peseten. Hitler fragte, wie viel das sei. Bernhard sagte, rund 4 Millionen Mark. Daraufhin Hitler, aber damit kann man doch keinen Krieg führen. Bernhard erwiderte, wenn Franco erst auf dem Festland gelandet sei, stünde ihm ja mehr zur Verfügung. Nach Mitternacht wurden Hermann Göring als Oberbefehlshaber der Luftwaffe sowie Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, der Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht, zugezogen. Sie befanden sich, wie die ganze Spitze des Regimes, ebenfalls in Bayreuth. Hitler teilte ihnen mit, dass er beschlossen habe, dem spanischen General Franco Flugzeuge und Waffen zu schicken. Göring war begeistert. Ihn faszinierte die Chance, zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte ein Heer auf dem Luftweg von einem Kontinent zum anderen zu transportieren. 10 Jahre später sagte er im Nürnberger Prozess: »Ich drängte den Führer lebhaft, Franco unter allen Umständen die Unterstützung zu geben. Einmal, um der Ausweitung des Kommunismus entgegenzutreten, zum zweiten aber, um meine junge Luftwaffe zu erproben.« Um 1.30 Uhr, nach 3-stündiger Konferenz, Hitler war die ganze Zeit auf und ab gegangen, es hatte nichts zu essen und zu trinken gegeben, Rauchen war verboten, verabschiedete Hitler die beiden Besucher aus Tetuan. Sie mussten sich auf Ehrenwort verpflichten, mit niemandem über diese Begegnung zu sprechen. Bernhard, es war eine wunderschöne Sommernacht, und als ich auf der Straße stand, war ich ganz benommen von diesen ungeheuren Stunden des Zusammenseins mit Hitler. Mit der gleichen Lufthansa-Maschine, die ihn nach Berlin gebracht hatte, kehrte Bernhard nach Tetuan zurück. Außer der Ehre war für ihn bei dieser Mission das Geschäft seines Lebens herausgekommen. Er wurde Direktor einer Tarnfirma namens Hisma, über die fortan die deutsche Militärhilfe für Franco abgewickelt wurde. Sie weitete sich nach dem Sieg Francos zu einem Riesenkonzern aus, der schließlich über 30 Firmen kontrollierte, darunter 5 Bergbauunternehmen und 6 Reedereien. Bernhard stieg zu einem der einflussreichsten Magnaten in Franco-Spanien auf. Ausgestattet mit deutschen und spanischen Sondervollmachten sowie mit dem Rang eines SS-Brigadeführers, Generals, hatte er direkten Zutritt zu höchsten Regierungsstellen. Sein Draht zu Göring riss nie ab. Als Sonderbeauftragter übernahm er während des Zweiten Weltkriegs die Belieferung der deutschen Rüstungsindustrie mit spanischen Rohstoffen wie Eisenerz und Kupfer. Als Bernhard am 28. Juli 1936 nach Tetuan zurückkehrt, ist der Ausgang des Unternehmens allerdings noch ungewiss. Doch die deutsche Hilfe läuft bereits am Morgen nach der Bayreuther Entscheidung an. Das Codewort für die Intervention heißt Feuerzauber, nach der Schlussszene der Walküre, die es an jenem Abend in Bayreuth gegeben hatte. Die zentrale Einsatzleitung liegt bei einem Sonderstab W in Görings Luftfahrtministerium. Die ganze Aktion wird unter strengster Geheimhaltung durchgeführt, denn die Intervention ist das erste außenpolitische Abenteuer des Dritten Reiches. Sie verwandelt den Spanischen Bürgerkrieg in einen Probelauf für den Zweiten Weltkrieg. Wäre dieser Test weniger triumphal für die faschistischen Mächte ausgefallen, hätten sie den Ernstfall vielleicht nicht ganz so schnell folgen lassen. Sie hörten eine Niemandsland-Lesung, Niemandsland-Geschichte. Ich las ein Kapitel aus dem Buch »Es lebe der Tod – Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges« von Heinrich Jennecke. Erschienen im Goldmann Verlag, Hamburg, 1980. Am Schluss vielleicht noch ein paar allgemeine Angaben zum Spanischen Bürgerkrieg. 80 Jahre ist es nun her, dass die Spanische Republik ermordet wurde. Der Spanische Bürgerkrieg, der von 1936 bis 1939 dauerte, gehört zu den größten Tragödien der jüngeren Geschichte. Es war nicht nur eine spanische, sondern ebenso sehr eine deutsche, italienische und sowjetrussische Angelegenheit. Die Generalprobe für den Zweiten Weltkrieg und zugleich der große europäische Bürgerkrieg dieses letzten Jahrhunderts. Viele Auseinandersetzungen, die uns heute noch beschäftigen, wurden damals in einem erbarmungslosen Vernichtungskrieg auf spanischem Boden ausgetragen. Nicht nur Faschismus kontra Demokratie, sondern auch Anarchismus kontra Leninismus, freiheitlicher Sozialismus kontra Stalinismus. Spanien bezahlte diesen Krieg mit 600.000 Toten und einer Diktatur, die fast 40 Jahre dauerte. Der Zweite Weltkrieg hat die Auseinandersetzung mit dem Spanischen Bürgerkrieg in Deutschland überlagert, obwohl Deutsche einen entscheidenden Anteil an ihm hatten. Anda jaleo, jaleo, sirva la locomotora.

Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Kurz vor 11:30 hier im Zentrum von Barcelona. Vorhin sah es mal kurz aus, als wäre der Herbst wieder eingekehrt, aber Gott sei Dank haben wir uns da getäuscht. Schüchterne Sonnenstrahlen fallen aus fahlen Wolken auf die gräfliche Stadt herab. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, gerade wo ich, in dem Moment, wo ich aus dem Haus gegangen bin, musste ich mich entscheiden, nehme ich Regenschirm mit oder nicht. Und dann hat es gerade aufgehört, in dem Moment zu regnen, habe ich den Regenschirm zu Hause gelassen, kann ihn deshalb jetzt nicht in der U-Bahn liegen lassen. Gut, und ansonsten habe ich gerade gehört, 1936, Spanien, Intervention von Deutschland, und sind wir wieder bald da, ne, in dieser Situation. Können wir ja nachher dann drüber sprechen, ne? Ja, es ging um die Transportflugzeuge, mit denen die gefürchtete Legion von Marokko aus Spaniens bzw. Franco-Spaniens Hauptquartier auf den Kontinent rübergeflogen wurde. Und das war nur dank deutscher Hilfe, dank Nazi-Hilfe möglich damals. Gut. Noch viele, viele andere Dinge heute hier auf dem Programm. Musik, Analysen, Meinungen und Katastrophen natürlich in großer, großer Anzahl. Womit möchtest du heute beginnen? Na ja, gut, wir können da anknüpfen. Ne? Also in Spanien 1936, Volksfrontregierung. Vielleicht haben wir bald wieder eine Volksfrontregierung hier in Spanien, wer weiß. Ja, und dann haben wir wieder den Salat, weil wir wissen ja, die Volksfrontregierungen werden systematisch gestürzt mit Putschen. Ja, und damals in Spanien dann eben im Juli 1936, die Faschisten haben Angst, dass ihre, die sie finanzieren, die Bourgeoisie ihre Privilegien verliert, und dann macht man eben Militärputsch, so wie sich das gehört. Ja. Und gut, sind wir in Spanien wieder auf dem Weg dahin oder nicht? Da könnte man dann anfangen zu reden über die Wahlen, die jetzt am Sonntag, also morgen in 8 Tagen stattfinden hier, die Parlamentswahlen. Und reden wir zuerst darüber, oder hast du noch eine andere Idee? Ja, ich habe 1000 andere Ideen, aber bitte, da du das schon gesagt hast, kannst los schießen. Ja, gut. Wie immer werden natürlich dann vorher Umfragen gemacht und Wahlprognosen zusammengestellt, und was man so in den letzten Tagen hört, ziemlich übereinstimmt von vielen Medien und Zeitungen. Ungefähres Resultat wird sein, die PP, die rechtskonservative Regierungspartei im Moment, ungefähr 30% der Stimmen, dann an zweiter Stelle nicht mehr, wie das 40 Jahre lang war, die Sozialisten. Na gut, die haben sich abgewechselt zwischen erster und zweiter Position. An zweiter Stelle also nicht mehr die PSOE-Partei, sondern diese neue linke Partei Unidos Podemos. Die sollen 5% weniger kriegen als die PP, 25%. Und dann erst an dritter Stelle die PSOE mit 20%. Und diese neue rechte, junge, schmucke, neoliberale Partei Ciudadanos ungefähr 15%. Jetzt bei dieser Konstellation ist klar, dass die zwei rechten Parteien, oder rechts oder ganz rechts, ist ja egal, die das Gleiche vertreten, dass die keine absolute Mehrheit kriegen würden, aber es möglich wäre, und viele Leute denken, das wäre das Normale, dass dann diese neue linke Partei, Unidos Podemos, zusammen mit der PSOE mit dieser abgehalfterten sozialistischen Partei und noch ein paar linken Gruppierungen, dass die dann zusammen würden, die Mehrheit kriegen, ja, im neuen Parlament dann. Wenn sie wollen, wenn es so weit kommt. Nur muss man halt dazu sagen, diese sozialistische, sozialdemokratische Partei da, die driftet also seit, sagen wir, Mitte der 80er Jahre spätestens immer und immer und immer weiter nach rechts. Ne? Und das sind also die, die sich 40 Jahre lang abgewechselt haben mit dieser rechten Volkspartei PP. Ne? Jetzt würden die, wenn sie an dritter Stelle landen, was abzusehen ist, würden die dann zusammengehen mit dieser neuen linken Partei oder nicht? Das ist die Frage. Ne? Und jetzt muss man sich halt angucken, wie die Situation ist innerhalb von dieser Partei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man sagen kann, dass die Mehrheit der Wähler von denen und auch die Mehrheit der Mitglieder dafür wären. Aber eben die Rechten innerhalb der PSOE, das sind die Barone, die Landesfürsten in den verschiedenen Regionen hier, zum Beispiel Susana Diaz in Andalusien, ne? Und natürlich die Leute noch um den früheren Ministerpräsidenten Felipe González rum, Rubalcaba, also diesen ganzen Apparatschiks von der PSOE, die werden natürlich alles tun, um zu verhindern, dass dann ihre gute alte PSOE diesen Linken da zur Regierung verhilft. Ne? Also am Ende könnten es die sein, die eben die Macht haben in der Partei, die am Ende entscheiden. Also deshalb ist dann im Moment wieder alles unklar, wie immer, am ersten Tag nach der Wahl, egal wie es ausgeht. Interessant war auch, am Montag dieser Woche gab es eine Fernsehdebatte zwischen allen vier Spitzenkandidaten. Das war so der Höhepunkt dieses Wahlkampfs. Obwohl dann, wenn man sich das angeschaut hat, doch ein Gähnen sich breit machte. Es gab ja nichts Neues. Aber es war interessant, diese Figuren mal zu sehen. Wie gesagt, kurz vor der Parlamentswahl ist ein Drittel der Stimmberechtigten unentschieden. Im Fernsehen, im spanischen Fernsehen, debattierten erstmals vier Spitzenkandidaten. Das wurde auf drei oder vier Fernsehkanälen, privaten und staatlichen, das heißt von den Regierungsparteien kontrollierten Kanälen, gleichzeitig ausgestrahlt. 10 Millionen Zuschauer hatten einen Schlagabtausch mit vier Spitzenkandidaten gesehen. Statt wie bisher üblich nur zwischen zweien. Früher war das immer der Chef der Rechten und der Chef der Sozialdemokraten. Heute gab es also vier Stück von denen. Neben dem geschäftsführenden konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy und dem Spitzenkandidaten der sozialistischen PSOE, Pedro Sánchez, nahmen der Kandidat der Anti-Austeritätspartei Podemos, Wir Können, Pablo Iglesias, und der Vorsitzende der rechtsliberalen Ciudadanos Bürger, Albert Rivera, teil. Die beiden letzteren Parteien sitzen seit der Wahl vom 20. Dezember erstmals im spanischen Parlament. Eine neue Regierung kam natürlich nicht zustande. Deshalb müssen die Spanier am kommenden 26. Juni erneut wählen. 30% haben sich noch nicht entschieden, wie wir gerade gesagt haben, wem sie ihre Stimme geben werden. Das ist übrigens typisch Spanien. Die Leute geben bei Meinungsumfragen A. entweder falsche Daten an oder B. sagen, sie wüssten es nicht. Deshalb ist das so schwer, hier in Spanien, besonders bei Wahlen, ein Meinungsbild zu erhalten, weil eben die Tradition hier ist, wir sagen denen nichts oder wir sagen denen einfach was Falsches. Wie gesagt, neue Regierung gibt's nicht. Die Fernsehdebatte wurde von allen großen Sendern Spaniens gleichzeitig ausgestrahlt und eine weitere Runde ist natürlich nicht vorgesehen. Eine Umfrage des öffentlichen Meinungsforschungsinstituts CIS vom vergangener Woche zeigt, dass sich das Kräfteverhältnis im Parlament deutlich verschieben könnte. Du hast das gerade schon alles erwähnt, ich wiederhole das nicht nochmal. Ein Bündnis aus PP und Ciudadanos, die vierte Kraft bleiben, dürfte die Regierungsmehrheit weit verfehlen. Das ist das Ergebnis der Meinungsumfrage Anders, Unidos Podemos und PSOE. Gemeinsam könnten sie die absolute Parlamentsmehrheit fast erreichen. Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Regierung. Eine, in der die PP sitzt und eine, in der wir sitzen, erklärte Pablo Iglesias, der politische Spitzenkandidat von Podemos, immer wieder. Die Entscheidung läge bei den Sozialisten. Er hat ihnen also den Ball rübergeworfen aufs Spielfeld oder aufs Dach, wie man hier so schön sagt, und die müssen den jetzt packen und gucken, was sie damit machen. Deren Chef Sanchez hatte sich nach der Wahl im Dezember voreilig mit Ciudadanos zusammengetan, aber die Regierungsmehrheit im Parlament verfehlt, da Podemos sich weigerte, den beiden Parteien einen Freibrief zu geben. Das Abkommen war Podemos nicht sozial genug. In der Fernsehdebatte warf Sanchez Iglesias vor, daran schuld zu sein, dass keine fortschrittliche Regierung unter Führung der Sozialisten zustande gekommen sei. Iglesias bot erneut eine Koalition aus Podemos und PSOE an. Sanchez wiederum weigerte sich, die Frage zu beantworten, ob er, sollten sich die Umfragen bewahrheiten, eine Regierung mit Podemos oder eine große Koalition unterstützen werde. Eine große Koalition natürlich zwischen den Sozialisten und den Rechten, und das wäre natürlich so eine Art deutsche Variante. Und was dabei rauskommt, haben wir ja gesehen. Die deutsche Variante ist noch mehr von dem gleichen und von der gleichen Politik. Ja, im Grunde jetzt aus der Perspektive der sozialdemokratischen PSOE betrachtet, egal was sie machen, es wird beschissen sein für sie. Ja. Ja? Wenn sie also diese sogenannte große Koalition eingehen mit der PP, dann können sie einpacken, weil sie dann auch beim Allerdümmsten noch unglaubwürdiger werden würden, als sie jetzt schon sind. Und wenn sie aber mit der Podemos, Unidos Podemos zusammengehen, also in diesem Fall müssten sie tatsächlich eine große Koalition machen, im anderen Fall auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Idee haben, sich zu enthalten, dann, wenn es um die Regierungsbildung geht, dann reicht es natürlich nicht für Podemos. Dann würden sie also auf diese elegante Weise, ohne dass sie offiziell mit der PP zusammen koalieren, sich einfach der Stimme enthalten und sich raushalten und dann damit erleichtern, dass eben die PP doch wieder 4 Jahre lang weiter funktioniert. Und wenn sie tatsächlich sich entscheiden sollten, eine Koalition zu machen mit Unidos Podemos, dann haben sie auch verschissen, weil den ganzen Protagonismus wird natürlich dann Unidos Podemos haben und nicht der kleinere Koalitionspartner. Ja. Also die haben es wirklich schwer, die Jungs. Ne? Und also ich habe mir diese Debatte da zu viert angeguckt. Und es war stinklangweilig. Ja, ne? Ne? Also ich bin überzeugt, diese Debatte wird in keinerlei Weise den Wahlausgang beeinflussen. Also vielleicht kriegt die PP ein paar Stimmchen weniger, die gehen dann zu Ciudadanos, und vielleicht kriegt die PSOE ein paar Stimmen weniger, die gehen dann zu Unidos Podemos. Aber also gut, nach gefühlsmäßig sage ich jetzt einfach mal, würde ich sagen, also es kann wirklich zu einem Erdrutsch kommen, ja, in dem Sinne, dass nicht nur die Unidos Podemos die Sozialisten überholen, sondern dass die möglicherweise fast rankommen an die Volkspartei. Ne? Wenn sich die Meinungsumfragen so irren, wie sie sich am 20. Dezember geirrt haben, ist das durchaus möglich. Ne? Und gut, also das so mein Gefühl, muss ich auch noch dazu sagen, irgendwie komme ich mir ein bisschen lächerlich vor, wenn ich solche Sachen so sage. Ja, ich habe ja jahrzehntelang nicht gewählt, niemals gewählt bei irgendeiner Wahl. Aber in so einer Situation, wie sie heute ist, würde ich dann einfach das kleinere Übel wählen. Und das ist ganz klar diese neue Partei, Unidos Podemos. Also von daher, die haben, würde ich mal sagen, gute Chancen jetzt, übernächsten Sonntag. Wenn nicht, was passiert, was natürlich auch immer passieren kann. Man kann ja zum Beispiel nicht ausschließen, dass das Innenministerium, wie das schon öfter vorgekommen ist, seinen Polizisten sagt, irgendwelchen Abteilungen, die geheim arbeiten, geben die denen mal wieder einen Auftrag, finden noch was ganz Schreckliches raus über diese Podemos, ne? Diese bekannten Köpfe in Podemos. Ne? Also weiß ich halte es für möglich, dass zum Beispiel dann morgen oder übermorgen in die Presse lanciert wird, dass der Vorsitzende von der Podemos-Partei, dass der jetzt bekannt wird, dass der seit Jahren systematisch kleine Kinder vergewaltigt oder sowas. Ne? Mal den Teufel hier nicht an die Wand. Oder dass der andere, der Alberto Garzón, der also zusammen jetzt da ist mit denen, mit Unidos Podemos, ne, vielleicht entdecken sie jetzt, dass der zusammen mit Kim Jong-un, da dem Staatschef von Nordkorea, dass die ein gemeinsames Nummernkonto auf den Bahamas haben. Ja, also man muss auf alles gefasst sein, was da jetzt nächste Woche noch so lanciert wird an Verleumdungen und Lügen und Hetze. Aber insgesamt habe ich doch ein gutes Vorgefühl. Geheimdienstintrigen kann man natürlich nie ausschließen. Die sind auch immer im Umlauf. Denken wir an diese Venezuela-Schiene. Die haben ja da wirklich nichts Besseres zu tun, als jetzt seit Monaten, seit Jahren, seit Podemos praktisch gewählt wurden, zu behaupten, die würden aus trüben Quellen aus Venezuela finanziert. Jetzt hat sogar dieser dubiose venezuelanische Senat eine Art Kommission gegründet, um das zu untersuchen. Das ist das Lächerlichste, was es überhaupt gibt. Aber damit halten sie eine Art Verleumdung am Kochen, am Köcheln. Da wird jetzt jeden Tag von der rechten Presse immer wieder etwas veröffentlicht, was sich nachher als Lüge herausstellt. Aber solange es gesagt wird, dringt es erstmal in die Köpfe der Dummen, Ahnungslosen und Ignoranten und Leuten, die von Politik keine Ahnung haben. Und die glauben dann was und werden dann in Diskussionen, in Kneipen heftig verteidigen. Guckt euch die doch an, die kriegen doch Geld von diesem Diktator aus Venezuela. Dass dieser Diktator aus Venezuela ein Mann ist, der mit mehr Stimmen gewählt wurde und demokratischer gewählt wurde als unsere hiesigen Politiker, darauf kommt niemand, das wagt niemand überhaupt nur zu untersuchen oder sich anzugucken. So sieht es mittlerweile aus. Die Verdummung, die Verleumdung, die Dreckschleuderei hat eine Art neue Dimension erreicht, die nicht mehr zu fassen ist. Ob sie damit noch was anderem kommen werden, wollen wir hoffen, dass es nicht passiert. Aber Terroranschläge können natürlich auch immer stattfinden. Die illegale Finanzierung dieser neuen Podemos-Partei durch einen ausländischen Staat, also Venezuela in dem Fall, das ist natürlich total unzulässig und gesetzeswidrig und so. Also innerhalb von Spanien wurde das schon öfter versucht und jedes Mal haben die Gerichte das abgeschmettert. Ich glaube inzwischen 5-mal sogar schon. Und jetzt diese neue Geschichte aus Venezuela selber, die also jetzt die Podemos-Leute auffordern wollen, zu klären, was da passiert ist. Ja? Und wer steckt dahinter? Natürlich die Opposition in Venezuela. Ne? Jetzt gut, aber das Allerinteressanteste finde ich, diese neue Podemos-Partei, die existiert seit 2 Jahren ungefähr. Ja? Und die Zeit, wo die angeblich illegal finanziert wurden aus Venezuela, die liegt jahrelang zurück, bevor es diese Partei überhaupt gegeben hat. Ja. Die berufen sich da auf Hugo Chavez, als der noch lebte. Ja, aber damals hat es die Partei noch gar nicht gegeben, aber jetzt waren das einzelne Leute, die da Studien gemacht haben für Venezuela und die ganze Region da in Mittelamerika und einzelne Leute wurden dann bezahlt für diese Arbeit und einige davon sind jetzt bei Podemos. Also so werden die Sachen hier konstruiert. Unglaublich. So wird das an den Haaren herbeigezogen und dann dem Publikum vorgeworfen, als wäre es die Sensation, aber alles heiße Luft oder stinkige Luft in Dosen. Land ist immer Frühling. Was reden Sie denn da? 91,4 FM bei Contrabanda. Das wissen Sie doch. Ach so, ja, da haben Sie recht. Tschüss. Mittlerweile blauer Himmel. Ich gucke hier aus dem Fenster von Contrabanda Niemandsland, aus dem Studiofenster, und da hat sich die Sonne jetzt mit Macht Bahn gebrochen. Wollen wir mal hoffen, dass es ein gutes Omen ist für die nächste Wahl. Dass sich auch die Sonne in den Köpfen und in den Herzen Bahn bricht. Zur Sonne, Brüder, zur Freiheit. Was wir auch machen könnten, das Studiofenster gleich anschließend ganz brutal sauber machen und wienern und trocken reiben, dann wäre noch mehr Licht im Studio. Licht, genau. Die Menschheit braucht Licht. Viele Sachen sind geschehen diese Woche. Hässliche Sachen, brutale Sachen, gemeine Sachen. Sachen, die einem wirklich das Blut zum Kochen bringen oder in den Adern gefrieren lassen, je nachdem, wie man es interpretieren will oder wie man emotional reagiert. Wir werden gleich im Katastrophenblock darauf eingehen. Der Sommer steht bevor. Am kommenden Montagabend geht's in die Sommerzeit hinüber. 21. Juni, die Woche vom 21. Juni, der Tag vom 20. auf den 21. Bevorsteht uns der Brexit. Da werde ich gleich was zu sagen, aber das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Der Spiegel hat in seiner Ausgabe von dieser Woche, das verrate ich schon mal, von dem Katastrophenblock etwas gemacht, das habe ich so in dieser Weise noch nie gesehen. Das Thema Brexit würde ja einladen zu allen möglichen lustigen Karikaturen. Man könnte sich vorstellen, wie da ein Schiff voller schrulliger Engländer mit ihrem ganzen komischen Personal, Prinz Harry und die alte Queen und all dieses reiche Gesindel, sich auf ein Schiff setzen und dann abhauen, den Kontinent praktisch verlassen, eine Sperrmauer bauen. Aber nein, der Spiegel bringt einfach nur ganz nüchtern die britische Fahne, den Union Jack, und dann steht da einfach nur: Please don't go, bitte geht nicht. Warum wir die Briten brauchen. Why Germans need the British. Und dann kommen allerdings sehr interessante und sehr schön gemachte und interessant geschriebene Reportagen, die das Thema von, wirklich, ich muss sagen, von allen Seiten beleuchten. Da wird nicht nur eine Meinung geschildert, sondern das geht hin und her. Da schreiben Befürworter des Brexit, Gegner des Brexit, Leute, denen es egal ist, Leute, die sich drüber lustig machen, alles wird von allen Seiten beleuchtet. Ein pralles Bild entsteht so, und das Tolle ist auch, da gibt es 23 Seiten auf Englisch. 23 extra pages in Englisch. Das heißt, für Leute, die Englisch lernen, die können da ihren Wortschatz verbessern. Also, eine runde Sache. Was wir selber davon halten, werden wir gleich mal kurz debattieren. Werner, wenn du vielleicht deine Meinung zum Thema Brexit abgeben willst. Also Brexit ist, dass diese Volksabstimmung, dieses Referendum in Großbritannien, wo es heißt, soll man rausgehen aus der Europäischen Union oder nicht, das wird stattfinden jetzt nächsten Donnerstag, also weniger noch als eine Woche, am 23. in der Nacht von San Juan, wenn der öffentlich offiziell der Sommer beginnt. Und die Prognosen sagen, also leicht hat zugenommen die Tendenz, wirklich rauszugehen aus der UE. Und das Letzte, darauf hast du wahrscheinlich angespielt vorher, wo du gesagt hast, es sind hässliche Dinge passiert, dass jetzt vorgestern eine Labour-Abgeordnete, Jo Cox hieß die, die also ganz klar war gegen den Brexit, man soll drinbleiben in der Europäischen Union, die wurde auf offener Straße am Nachmittag angegriffen, mit dem Messer auf sie eingestochen und auch mit der Pistole geschossen, und die ist dann kurz danach gestorben. Also bis zu diesem Punkt geht es inzwischen heute. Ja? Und also wie wir gesagt haben, in Spanien, der Hass wird aufgestachelt gegen die neue Linkspartei. Ne? Wollen wir mal sehen, wie lange das hier dauert, bis da irgend so ein durchgerasselter Rechtsradikaler oder Nazi irgendeinen Anschlag macht auf einen Podemos-Politiker. Das kann morgen passieren oder nächste Woche. Oder auf einem türkischstämmigen Abgeordneten in Deutschland. Ja. Erdogan hetzt ja wirklich auf eine Weise, dass man sagen kann, der Mann ist wirklich ein faschistischer Hetzer, der wirklich Leute aufstachelt, niederzustechen und niederzumachen. Die Menschen, die türkischer Herkunft sind, in Deutschland im Parlament sitzen, die betrachtet er praktisch als seinen Blutsbesitz. Er will sie kontrollieren, er will sie haben. Sie sollen gefälligst für sein islamistisches Regime und sein Türkentum arbeiten. Und wer das nicht macht, der wird von ihm niedergehetzt und praktisch an den Pranger gestellt. Und dann weiß man ja, in dem Fall von dem Denk, das war ein kurdisch-türkischer Abgeordneter, der wurde auf offener Straße erstochen, weil er etwas zum Thema Armenien gesagt hat. Und das droht jeden Moment, also braucht man keine Illusionen zu machen. Genau, also immer wenn solche Sachen passieren, oder wie jetzt in Deutschland auch natürlich, ne? In Stuttgart fährt ein Auto an einem Schwarzen vorbei, der auf der Straße langläuft, Und dann schießen die auf den und schreien, lauf Schwarzer, lauf! Ja? Zum Glück waren es nur Schreckschusspatronen und keine richtigen. Ne? Kleine Anekdote, die beiden Männer, die da im Auto saßen und auf ihn geschossen haben, haben beide diese weißen Deutschland-Trikots getragen jetzt zur Fußball-Weltmeisterschaft in Niedersachsen. Ne? Ein 20-Jähriger schießt auf Immigranten, ein 18-Jähriger und ein Kind wurden dabei verletzt, aber auch noch nicht mit richtiger Munition, sondern nur mit dem Luftgewehr. Also der 18-Jährige und das Kind, die wurden dann leicht verletzt dadurch. Und der Mann ist identifiziert, ne? Ein 21-Jähriger, der ganz in der Nähe gewohnt hat, da von dem Flüchtlingsheim. Aber er ist inzwischen auf freiem Fuß. Warum? Es liegen keine Haftgründe vor. Ja? Und die Polizei weiß auch noch nicht, ob die Tat politisch motiviert ist oder nicht. Also immer wenn solche Sachen passieren, ne? Also wie du gesagt hast, gegen Kurden oder jetzt wie in England da mit dieser Labour-Abgeordneten, oder ist immer die Frage, was ist der Hintergrund, wer steckt dahinter. Und das Erste, was einem einfällt, sind natürlich islamistische Terroristen und oder eben Rechtsradikale. Ja. Was ungefähr dasselbe ist. Ja, genau. Vom Politischen her betrachtet, geben die sich nichts. Und in dem Fall da in Großbritannien jetzt, mit dieser ermordeten Abgeordneten, ist der Täter auch schon identifiziert, ein 52-Jähriger. Polizei macht Hausdurchsuchungen bei ihm, findet dann Nazi-Propaganda von der Nazi-Partei aus USA, National Alliance. Und Zeugen sagen, in dem Moment, wo er die Frau ermordet hat, hat er gerufen, Britain first, also Großbritannien zuerst. Ne? Ist übrigens gleichzeitig der Name auch Britain First von einer rechtsradikalen Partei, die britische und christliche Werte verteidigt. Ja. Und jetzt gibt's viele Leute, die sagen, ja gut, also islamistisch kann man in dem Fall ausschließen, aber war das wirklich ein rechtsextremer Hintergrund oder hat sich's da wieder um so einen psychisch kranken Einzeltäter gehandelt? Ja? Über solche Sachen wird dann diskutiert, wo doch klar ist, wer rechtsextrem ist, der ist psychisch krank. Ja? Ne? Und also in diesem Stil, ne, den sie da jetzt festgenommen haben, der ist 52 Jahre alt und wer auch 52 Jahre alt ist, ist Nigel Farage, der Chef oder der Führer, besser gesagt, von UKIP, von dieser Unabhängigkeitspartei in Großbritannien. Die natürlich für den Brexit sind, dafür sind, dass die rausgehen aus der EU. Also ein richtiger Faschist, Rassist, Xenophob, ja. Und da ein früherer, zwei frühere Schulkameraden von dem haben jetzt erzählt in einem Interview, dass der schon als 13-Jähriger in der Schule da auf seine Mitschüler losgegangen ist, wenn sie entweder nicht weiß waren oder jüdisch. Ne? Und dann macht er sich an die ran und flüstert denen ins Ohr, Hitler hatte recht, auf dich wartet die Gaskammer. Ja, also und der ist inzwischen der Vorsitzende von dieser UKIP in Großbritannien, die in vielen, vielen Regionen in Großbritannien über 30 Stimmen bekommen haben. Vor den Nachrichten noch ein Lied von einer Gruppe, die wirklich ein Riesenargument bietet, warum wir zumindest, wir Kontinentaleuropäer nicht wollen, dass die Brits uns verlassen, uns allein lassen. aus England bzw. aus Großbritannien kamen ja immer die coolsten Sachen rüber, das muss man einfach sagen. Und das Allercoolste, was damals kam, in den 60er Jahren, das waren natürlich John, Paul, George und Ringo. Von den meines Wissens zwei Liedern, die die Beatles auf Deutsch produziert haben, eingespielt haben, ist das eins. I Want to Hold Your Hand, und weil es so schön ist, hören wir mal kurz in die Originalfassung auf Englisch natürlich rein. The Beatles, I Want to Hold Your Hand. Das ist natürlich eine Live-Performance in der Sullivan Show vom 2.9.1964. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. So, nun hoffen wir also, dass britische fortschrittliche und menschenfreundliche Leute sagen, I want to hold your hand, zu den kritischen, fortschrittlichen Europäern. Dann wären wir zufrieden und froh. Es ist Samstag, der 18. Juni 2016. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wollen wir also mit dem Thema Brexit und allem, was sich darum so abspielt. Am 23. Juni entscheiden die Briten, ob sie in der EU bleiben wollen oder nicht. Ein Austritt wäre in mehrfacher Hinsicht katastrophal, sagen die einen. Schlecht für Deutschland, schlecht für das Königreich, dramatisch für Europa. Warum wir die Briten brauchen und die Briten uns, dazu gibt es ein Plädoyer im Spiegel von dieser Woche. Dann gibt es ein Interview mit Finanzminister Schäuble, der warnt vor den Folgen eines Austritts der Briten und mahnt Europas Politiker, das Referendum als Weckruf zu verstehen. Thema Widerspruch: Für Großbritannien wäre der Brexit eine Katastrophe nicht, aber für Europa. Ohne die Briten könnte die EU endlich wichtige Integrationsschritte vollziehen. ist die Meinung von einer anderen Fraktion. Die Autoindustrie fasst sich auch an den Kopf. Die Rettung der Kultmarke Mini durch BMW ist eine deutsch-britische Erfolgsgeschichte. Die Arbeiter in Oxford, das sind immerhin, glaube ich, so an die 50 bis 100.000, sehen einen Brexit mit Sorge entgegen. Dann gibt es im Spiegel ein Essay. Der Historiker Christopher Clark beschreibt, warum es Großbritannien in der Vergangenheit stets am besten ging, wenn es Europa nicht vergaß. Und Thema Kultur. Der Künstler Wolfgang Tillmans, der in Berlin und in London lebt, will mit einer Plakatkampagne die Briten zum Verbleib in der EU überzeugen. Als erste harte Geschichte bringen wir jetzt einmal die Tagesthemen in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Russlands Leichtathletikmannschaft für Olympia in Rio gesperrt. Das hat der Weltverband IAAF entschieden. Wie Präsident Coe in Wien bekannt gab, wurde die bereits seit November bestehende internationale Sperre wegen systematischen Dopings verlängert. Für unbelastete Sportler ist ein Kompromiss im Gespräch. Sie könnten unter neutraler Flagge antreten. Russlands Präsident reagiert mit scharfer Kritik auf Olympiasperre. Putin nannte die Entscheidung des Leichtathletik-Weltverbands IAAF unfair. Es werde gegen alle Rechtsgrundsätze verstoßen. Bei einem Treffen mit internationalen Nachrichtenagenturen in St. Petersburg sprach er von Kollektivstrafen und Sippenhaft. Iraks Regierung meldet Durchbruch im Kampf gegen IS-Terrormiliz. Die Armee habe das westlich von Bagdad gelegene Fallujah zurückerobert, erklärte Ministerpräsident Abadi am Abend. Zuvor waren Regierungstruppen ins Zentrum der Stadt vorgerückt. Nächstes Ziel sei es, so Abadi, die Millionenstadt Mosul aus der Gewalt des IS zu befreien. Die EM-Spiele vom Freitag. Titelverteidiger Spanien hat das Achtelfinale erreicht mit einem 3:0-Sieg gegen die Türkei. In der Runde der letzten 16 steht auch Italien nach einem 1:0 gegen Schweden. In der Gruppe D spielten Tschechien und Kroatien 2:2 unentschieden. Krawalle beim EM-Spiel. Bei der Partie zwischen Tschechien und Kroatien kam es im Stadion von Saint-Étienne zu gewaltsamen Zwischenfällen. Aus dem kroatischen Fanblock flogen Bengalos und Feuerwerk auf den Platz und es gab Schlägereien. Die Disziplinarkommission der UEFA ermittelt. Das Wetter. Zunächst mal Sonne, mal Wolken. Nachmittags gibt es wieder Schauer und teils kräftige Gewitter. 16 bis 24 Grad. Gesehen, es sind also nicht nur die bösen, bösen Russen, die da Krawalle anzetteln. Und man weiß ja, bei den Russen steckt immer der Geheimdienst dahinter und Putin direkt. Und rechtsradikale russische Parteien, das hat man nun versucht, hier in den Medien seit Tagen den Leuten einzureden. Wenn russische Hooligans Krawalle machen, dann ist das organisiert, dann ist der russische Staat und Putin auf irgendeine Art dahinter. Wenn das unsere freien Westlichen machen, dann sind das einzelne verrückte, fehlgeleitete junge Menschen, die man mit Jugendheimen und ein bisschen subventionierten Anti-Alkohol-Getränken wieder auf den rechten Pfad zurückführen muss. So sieht das ungefähr in der bürgerlichen Welt aus, wenn Krawalle geschehen. Ja, also für mich ist völlig klar, dass für diese Ausschreitungen, diese Schlägereien Putin ist schuld. Da zwischen den Hooligans, nee, das stimmt ja auch, das teilweise, ja. Der hat es natürlich nicht direkt kommentiert, aber es steht fest, das sind nicht nur einfach Fußballfans oder Hooligans, das sind Rechte, also jetzt in diesem russischen Fall und in den, bei den anderen auch vermutlich, ja, rechtsextreme Schlägerbanden, die halt den Fußball da als Anlass nehmen, um die Sau rauszulassen. Ja. Und dann geht aber Putin her, zum Beispiel, wo das angefangen hat, in Marseille, zwischen englischen und russischen Hooligans, dann hat er so leicht spöttisch, ironisch kommentiert, der Putin. Ja, was er nicht so ganz versteht, wie 200 russische Fans 1000 englische Fans aufmischen. Ja? Also da spielt er schon mit dieser Geschichte. Ja, ja, da hast du recht. Nur, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass die das so einseitig darstellen. Rechtsradikale gibt es bei den deutschen Fans. Das sind hier von rechtsradikalen Fanclubs von Borussia Dortmund oder so. Da gibt es auch Schläger, die da hinreisen und sich da ihr Schlägerfest zusammenbasteln wollen mit anderen. Oder Briten und Engländer, da gibt es genug Hooligans, die einfach aus dem Schläger- und rechtsradikalen Milieu kommen. Deshalb habe ich das gerade so ironisch eingestreut, dass das natürlich von unserer Presse hier immer auf Russland abgeleitet wird. Die sind natürlich schuld und unsere, das sind fehlgeleitete Schäfchen und die sind organisierte, vom Staat gelenkte, gemeine, bösartige Hooligans. Ja, aber es ist ganz klar, so, dass alles das jetzt auch, was da passiert bei dieser Europameisterschaft, passt sehr gut genau in die allgemeine politische Landschaft in allen Ländern. Ja. Überall wächst dieser Rechtsextremismus an, auf allen Ebenen. Und das ist nur ein weiteres Beispiel dafür. Deshalb ist dieses System hier genauso mitverantwortlich, wie das Putin in Russland sein mag. Ja. Außerdem haben die Herrschaften ein Rieseninteresse daran, dass diese Hooligan-Gewalt im Moment die Schlagzeilen einnimmt und übertönt, weil in Frankreich passiert was Unglaubliches. In Frankreich sind wirklich Hunderttausende im Streik. Das Land wird wirklich von einer Protestwelle überzogen, die es so in dem Maße lange nicht gegeben hat. Und da braucht man natürlich Ablenkungsmanöver um jeden Preis. Und da kommen die Hooligans gerade recht. Sprechen wir noch kurz über das Thema Brexit. Ich möchte da ein paar Stellen zitieren aus einem interessanten Artikel. Der ist eigentlich pro Verbleib der Briten in der Europäischen Union. Da heißt es im Spiegel, man kann die Briten nicht mehr überreden, die EU zu lieben. Dafür ist es zu spät. Aber vielleicht sollte bei der Gelegenheit erwähnt werden, dass der Rest Europas sie bewundert. Unbegreiflich, dass sie nicht sehen, wie sehr sie den Kontinent prägten, wie man sie hier schätzt, wie nah wir Deutsche zum Beispiel uns ihnen fühlen. Und auch das gehört zur Geschichte mit dazu. Die Insel zählt zur globalen Avantgarde. Bei Menschenrechten, Freiheitsbewegungen, in der Kultur, in der Fähigkeit, cool zu sein. Die haben das dann direkt in der Spalte gegenüber auf Englisch. This island is part of the global avant-garde in human rights, in freedom movements, in culture and in its talent for being cool. Der Freiheitsdrang zieht sich wie ein Faden durch die britische Geschichte. Von der Magna Carta im 13. Jahrhundert, als englische Barone dem König frecherweise Rechte abtrotzten, bis zu den Suffragetten des 20. Jahrhunderts, die das Frauenwahlrecht erstritten. Zum Minirock, zu den Beatles, den Rolling Stones, dem Punk war es nicht weit. In den 60er und 70er Jahren wollte Europa so frei sein wie England. Die Briten haben ein Empire verloren, das ja, aber dafür erfanden sie den Pop. Sie prägten die Welt mit Kulturexporten, von James Bond bis Twiggy. Naja. Sie sind bunter, schriller, lebendiger als andere jemals werden können. Aufmüpfiger auch. Deutschland blickte stets mit einer Portion Neid über den Kanal. Auf der emotionalen Landkarte Europas waren die Italiener für Liebe und gutes Essen zuständig, die Franzosen für Schönheit und Eleganz, die Briten für Lässigkeit und Fortschritt. Sie haben die innere Unabhängigkeit, die uns Deutschen abgeht. Dazu ein ganzes Bündel antiautoritärer, libertärer Neigungen. Vieles, was in England angesagt war, schwappte irgendwann herüber, das festigte die kulturellen Bindungen. Politische Macht besaß das Land indessen immer dann, wenn es ein bestimmtes Ziel verfolgte und alle Kraft daran setzte, dieses Ziel zu erreichen. Churchill befreite Europa, Thatcher trieb den Binnenmarkt voran, Blair die Erweiterung. So, spätestens hier stimmen wir mit der Analyse nicht mehr überein, aber wir wollen ja nicht nur unsere Meinung verbreiten, wir lesen einmal vor, was da angeführt wird. Die Briten trugen auf dem Kontinent zu Sicherheit und Wohlstand bei. Immer dann aber, wenn sie sich zurückzogen, driftete die Ordnung auseinander. Großbritannien ging es stets am besten, wenn es Europa nicht den Rücken kehrte, schreibt der Historiker Christian Clark. Seltsam, dass man den Briten das wieder sagen muss. Sie erringen große Erfolge, wenn sie Verbündete suchen und Allianzen schmieden. Vieles von dem, was sie in den vergangenen Jahrzehnten in Brüssel an Sonderwünschen verlangten, bekamen sie, anders als die Brexit-Kämpfer gern behaupten. Sie sind weder in der Eurozone noch im Schengen-Raum und werden es wohl nie sein. Etliche Initiativen, die London anschiebt, sind essentiell für Europa, wie die Liberalisierung des Dienstleistungssektors. Hollo, hollo, hollo. Bei der großen Mehrheit der Ratsentscheidungen zählt die britische Regierung zu den Gewinnern. Das waren Zitate, die ich gerade verlesen habe, aus der lang angelegten Brexit-Reportage im Spiegel von dieser Woche. Lasst uns nicht allein, don't leave us, Britain in just under 2 weeks. The people will decide if they want to remain in the EU or not. Brexit would be a catastrophe for anybody, including the UK itself. Why we need the British and the British need us. An appeal. Warum wir die Briten brauchen und die Briten uns. Ein Appell. Ja, die armen Kollegen da in Großbritannien und Kolleginnen, die haben jetzt eben wieder einmal die Wahl der Qual. Stimmen Sie dafür, drin zu bleiben? Wofür stimmen Sie dann, dass es weitergeht mit der neoliberalen Politik, die aufgedrückt wird, hauptsächlich von Brüssel, Merkel, andere Namen will ich jetzt nicht nennen, die gibt's natürlich auch. Und wenn Sie dafür stimmen, rauszugehen, dann heißt es mehr Isolierung, mehr Nationalismus, mehr Rechtsradikale, mehr Nation, macht Großbritannien wieder groß, so ähnlich wie der Trump in USA. Das ist die Wahl der Qual. Nun ja, die Briten wollten immer beides. Sie wollten die Vorteile der EU und die Vorteile ihres angelsächsischen Bündnisses mit Washington und Nordamerika. Traditionell fühlten sie sich Amerika mindestens genauso verbunden wie Europa. Und in diesem Spannungsfeld lebten sie immer und versuchten immer von beiden Seiten das Beste rauszuholen oder zu holen. Was denken eigentlich die anderen Europäer, beziehungsweise auch die Deutschen, über den Brexit, beziehungsweise über das Referendum? Da gab es eine große Umfrage, German Views on Brexit. Was finden Sie besser, dass Großbritannien Mitglied der EU bleibt oder dass es die EU verlässt? 79% meinten, sollte bleiben, should remain. 79%, das ist eine ganze Menge. Übrigens, die meisten Anhänger der CDU/CSU, das sind 89, sind dafür. Die wenigsten Anhänger der AfD, also die Rechten, sind dafür, das sind nur 56%, aber immerhin noch eine große Mehrheit. Sollte die EU verlassen, should leave the EU, sind nur 12%, die das möchten. Dann, glauben Sie, nach einem Brexit ginge es Deutschland auf die Dauer wirtschaftlich besser oder schlechter oder gäbe es keinen Unterschied? In the event of Brexit, do you think the German economy would be better or worse in the long term or would it make no difference? Kein Unterschied, no difference, meinen 53%, die Mehrheit. Schlechter, worse, meinen 36% und besser, better nur 3%. Und die dritte große Frage lautete, was meinen Sie, sollte Deutschland in der EU bleiben oder anstreben, die EU zu verlassen? What do you think? Should Germany remain in the EU or seek to leave? Sollte bleiben, should remain, sind immerhin 83%, die das befürworten. Davon Freiberufler 92%, Angestellte 82% und Arbeiter 73%. Sollte die EU verlassen, should leave the EU, das sind 13%, die das sagen. Die meisten davon sind Arbeiter, 23% dieser 13%. 15% Angestellte und nur 5% Freiberufler, Selbstständige, Freelancer and Self-Employed. So, das ist also alles zweisprachig diese Woche hier im Spiegel. Da kann man also eine Menge Englisch lernen, wenn man will und wenn man sich die Zeit nimmt, das alles zu lesen. zweisprachig und zweideutig. Ne? Ja. Auf diese Frage natürlich, wird es dann uns besser gehen oder schlechter gehen? Es kommt natürlich drauf an, woran man denkt. Denkt man an die Unternehmergewinne, dass die Reichen noch reicher werden? Besser oder schlechter? Ja. Oder denkt man an die soziale Stellung der arbeitenden Bevölkerung? Ne? Also gut, wir werden sehen, was rauskommt. Liebesgrüße aus London, bleiben wir mal beim Brexit. Liebesgrüße aus London, da geht es um eine britische Untersuchungskommission, die sich mit den fragwürdigen Methoden verdeckter Ermittler im Dienste einer Spezialeinheit von Scotland Yard befasst, die soll auch deren Wirken in Deutschland aufklären. Das forderte Innenstaatssekretär Günther Krings in einem Schreiben an den britischen Polizeiminister. Mindestens 5 Briten waren über Jahre verdeckt, vor allem in der linksalternativen Szene unterwegs gewesen. Der bekannteste Fall ist ein gewisser Mark Kennedy, der als Mark Stone viel Zeit in Berlin verbrachte. Er zeichnete mittels einer präparierten Digitaluhr Gespräche auf, unterhielt intime Beziehungen mit Aktivistinnen des linken Spektrums und beteiligte sich in Deutschland an Straftaten. Also eine richtige große Drecksau unter dem Herrn. Ein Einschleicher und Falschspieler. Der Vorstoß des Innenministeriums überrascht, da deutsche Landeskriminalämter die Einsätze der Briten angefordert hatten. Jawohl, deutsche Landeskriminalämter haben gesagt, schickt uns Agenten, schleust sie in die linke Szene ein, spitzelt sie aus und sorgt dafür Unruhe, provoziert kriminelle Taten, dann können wir die Leute kriminalisieren und festnehmen. So funktioniert das. Eigentlich eine schmutzige Geschichte aus den Kloaken des Staates. Dass das überhaupt jetzt untersucht wird und dass es da einen Untersuchungsausschuss gibt, geht natürlich auf das Drängen des Abgeordneten Hans-Christian Ströbele von den Grünen und André Hunko von der Linken zurück. Hunko fordert, es nicht bei den Schreiben zu belassen. Das Innenministerium müsse bei den Briten Erkundigungen einholen, mit welchen Personen britische Ermittler in Deutschland rechts- und pflichtwidrig emotionale Bindungen unterhielten und Sexualität praktizierten. Es gab ja immer Gerüchte früher in Berlin, in der Szene, der und der könnte ein Spitzel sein. Irgendwann gab es die Paranoia. Es gab dann komische Leute, die plötzlich da waren und völlig hektisch die anderen dazu auffordern wollten. Ich kann Waffen besorgen, wir müssen jetzt Action machen, das Gerede geht uns langsam auf den Keks, wir müssen handeln. Solche Typen waren natürlich dann da, wenn die Polizei ein Interesse hatte, zu kriminalisieren und festzunehmen. Ja, da waren sie da, aber auf natürlich anderen Niveaus auch. Also ich kann mich gut entsinnen an unsere Hochschulgruppe damals, an der FU, bei Volkswirtschaft, Wirtschaftsfakultät, hatten wir so eine, also nachdem der SDS zu Ende ging, dann gab es die roten Zellen und wo die sich dann auch aufgelöst haben, gab es dann so verschiedene Gruppen, Maoisten, KPD, KBW und auch die Spontis. Und ich war bei den Spontis und bei unserer Uni-Gruppe damals, waren wir immer, wenn wir uns getroffen haben, so vielleicht, weiß ich, 20, 30 Leute und so. Ich kann mich noch genau entsinnen, da kam dann mal ein Neuer an, natürlich, da wird ja keine Kontrolle gemacht, da kann jeder dazukommen und mitreden und so und dann irgendwie, woher kommst du, wo hast du vorher studiert und so, und das war irgendwie nicht so klar und dann immer mehr sind einige Leute zu der Überzeugung gekommen, dass das vermutlich ein Spitzel ist. Und man kann es ja aber nicht beweisen. Ja? Und dann haben wir da mal vorgetäuscht oder öffentlich diskutiert in der Gruppe, ja, jetzt am nächsten Samstag, da gibt's wieder eine Hausbesetzung und es wird aber nicht vorher öffentlich gemacht, wann und wo. Es wird eine halbe Stunde vorher bekannt gegeben und das angekündigt. Er war da, damit er das mitkriegt. Und dann wurde nie mehr mehr, also in den nächsten Tagen, darüber geredet, über diese Geschichte. Und der Einzige, der immer und immer wieder nachgefragt hat, ja, wann ist es denn jetzt und wo ist es denn? Und dann später haben wir dann rausgekriegt, dass er kam aus Nordrhein-Westfalen, dass der dort Polizist war. Ja. Also auch auf dieser Ebene, nicht nur bei Waffengeschäften oder so. Was für ein schöner Sonntag. Gut, Themenwechsel. Es geht um das Parlament. Nach der Völkermordresolution hetzt Präsident Erdogan auf unbeschreibliche Weise gegen Bundestagsabgeordnete mit türkischen Wurzeln. Die fürchten wirklich um ihr Leben und die Sicherheit ihrer Familien. Soweit ist es gekommen. Armenier, Schwein, Hurensohn, so steht es in den Hassmails und Drohbriefen, die zu Hunderten, zum Beispiel beim grünen Abgeordneten Cem Özdemir, eintreffen. Auf Twitter droht ein Mann, man sollte Cem Özdemir in den Kopf schießen. Ein anderer schreibt, gibt es unter den 2,5 Millionen Türken im riesigen Deutschland keinen einzigen jungen Mann, der diesem Typen eine Kugel verpasst? Anfeindungen ist Özdemir gewohnt, von türkischen wie von deutschen Nationalisten. Doch seit der Revolution zum Völkermord an den Armeniern, zu deren Initiatoren er gehörte, hätte die Zahl der Morddrohungen und die Verrohung der Sprache ein neues Ausmaß erreicht. Das Bundeskriminalamt hält ihn für gefährdet. Özdemir hat eine Frau und zwei Kinder. Natürlich frage ich mich, was ist, wenn jemand durchdreht und Selbstjustiz übt? Schon vor 2 Jahren hatte der heutige türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den grünen Chef als angeblichen Türken beschimpft. Nun hat Erdogan den Ton noch einmal deutlich verschärft mit einer Hetzrede gegen Özdemir und die 10 anderen deutschen Bundestagsabgeordneten mit türkischen Wurzeln. Weil keiner von ihnen gegen die Armenien-Resolution stimmte, tobte Erdogan, ihr Blut sei verdorben. Das klingt wirklich nach Hitler und Nazis, das muss man wirklich sagen. Dieser Typ ist also Schaum vom Mund Erdogan, ein Faschist und ein Rassist reinsten Wassers. Mit dem Türkentum hätten sie nichts gemein. Sie seien das Sprachrohr von Terroristen, feuerfrei. Ja, also auf politische Gegner zu schießen jetzt, wirklich versuchen die zu eliminieren, das wird echt Mode, ja, in letzter Zeit überall. Und also den letzten brutalsten Fall hatten wir jetzt gerade in USA, in Orlando. Das waren nicht jetzt direkte politische Gegner, sondern das waren einfach Homosexuelle in Orlando da, ja, in so einem Club, wo die sich getroffen haben. Dann geht also so ein Verrückter da rein, aber diesmal war es also kein aus irgendeiner rechtsextremen Nazi-Organisation, sondern das war einfach so ein kleiner, normaler islamistischer Terrorist und zieht dann sein Sturmgewehr raus und seine Pistole und erschießt 50 oder 49 Leute und die doppelte, also die gleiche Anzahl nochmal sind verletzt und zum Teil schwer verletzt. Also ziemlich sicher, da es bestätigt sich hier der islamistische Hintergrund. Soweit, übrigens kommt auch noch dazu, jetzt gerade Ende Juni wird überall auf der Welt, nicht nur in den USA, der Gay Pride gefeiert, der Orgullo Gay. Und nach diesen Ereignissen da, Christopher Street, vor 45 Jahren oder so, überall, also in Spanien auch, und wo die sich jetzt vorbereitet haben, darauf haben sie eine Kundgebung angekündigt mit einem Plakat, also diese Gruppe da, die man hier nennt LGTB, ne? Lesbianas, Gays und Transsexuales und Bisexuales, die haben ein Plakat gemacht, wo sich 2 heilige Jungfrauen küssen, um aufzurufen zu ihrer Veranstaltung. Und jetzt war natürlich der Skandal groß. Die heilige Mutter, Mutter Gottes und so wird so verunstaltet. Und wer tritt dann auf? Ein Kardinal hier, der Kardinal Canizares in Valencia, und tönt rum, die christliche Familie ist in Gefahr. Das Abendland wird vom Imperium der Homosexuellen bedroht. Diese feministischen Ideen, der sagt dann nicht etwa verbreiten sich, sondern die werden verbreitet. Warum? Um die christliche Familie zu zerstören. Also der gleiche Mensch, der vor kurzem alle rechtschaffenen Männer und Frauen aufgefordert hat, bestimmte staatliche Gesetze zu missachten. Und weil in den letzten Jahren so ein paar progressive Gesetze verabschiedet wurden, muss man sagen, eines der wenigen Verdienste der Sozialistischen Partei, also im Sinne von Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, Nichtdiskriminierung und sowas, ja. Und sagt er jetzt in Bezug darauf, das ist die zerstörerischste Ideologie in der Geschichte der Menschheit, dieser Feminismus. Ja? Also nicht etwa die Nazis oder Franco. Oder der Ku Klux Klan, die Inquisition der heiligen Mutterkirche. Der Feminismus im Superlativ, die zerstörerischste Ideologie in der Geschichte der Menschheit. Ne? Und Gott selber müsste einen großen Eimer voller Jauche aus dem Himmel auf ihn herabschütten. Ja, aber ein weiterer Beweis dafür, dass es diesen Gott eben nicht gibt. Ne? Ja, und um jetzt gegen diese Veranstaltung von diesen Gays zu protestieren, hat er dieser Kardinal jetzt aufgerufen, vorgestern zu einem großen gemeinsamen Rosenkranz beten. Ja? Und wo findet das statt? Auf dem Plaza de la Virgen, also auf dem Platz der heiligen Jungfrau. Ne? Und anschließend dann eine große Messe in der Kathedrale. Der ist aber nicht alleine in seinem Kampf natürlich. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr so Kardinäle oder Bischöfe oder Erzbischöfe, zum Beispiel in Sevilla. Ne? Da hatten die Dominikaner innerhalb von der Kirche ihre Räume zur Verfügung gestellt, einer christlichen Gay-Gruppe, und das wurde jetzt auch verboten vom Erzbischof. Ja. Und diese ganzen ultrakatholischen Reaktionäre haben natürlich innerhalb von der PP-Partei auch ihre Unterstützung. Viele Minister gehören dem Opus Dei an. 50, weiß jetzt nicht mehr, 50 haben wir gesagt, ja genau, wurden da erschossen jetzt in Orlando, ne? Aber solche Leute wie diese rechten Reaktionäre, die müssten sich doch jetzt eigentlich freuen, ja, wenn da in Orlando dieses Attentat passiert ist. Ne? Und die, tun die wahrscheinlich auch. Ja, ja, sie sagen es nur nicht. Ne? Also 50 weniger von diesen Pervertierten da. Ne? Ja, das sind die gleichen Leute, die gegen Gays hetzen, die auch Päderasten verstecken, Kinderschänder, Missbrauchsfälle vertuschen seit Jahrzehnten. Was heißt seit Jahrzehnten? Seit Jahrhunderten ist die Kirche praktisch der Hort, überproportional zumindest im Vergleich zum Rest der Bevölkerung, von Kinderschändern, das muss man einfach sagen. Diesem Bischof geben wir unseren einzigen Kommentar, den wir hier für ihn haben. Einen ordentlichen Furz, den er im Gehirn hat und den er bitte im Privaten auf dem Klo mit sich selbst ausmachen soll und nicht der Menschheit zur Last fallen. Kommen wir noch einmal ganz kurz zum Thema Hetze gegen türkischstämmige deutsche Bundestagsabgeordnete. Viele von diesen Menschen trauen sich nämlich jetzt nicht mehr, ihren Sommerurlaub am Bosporus durchzuführen. Sie haben wirklich Angst, dass sie da auf offener Straße abgestochen oder abgeknallt werden. Ihre Kinder auch. Sie trauen sich nicht mehr, ein Hotel zu buchen. Ihre Fotos wurden in der türkischen Presse veröffentlicht. Sie sind markiert als Opfer für Gewalt. Türkische Politiker versuchen von jeher Einfluss auf Türken im Ausland zu nehmen, doch niemand geht so schamlos und strategisch vor wie Erdogan. 2010 schuf seine Regierung das Amt für Auslandstürken. Die haben also eine extra Behörde in Ankara mit mehreren hundert Mitarbeitern, verantwortlich für rund 4 Millionen Türken in aller Welt. Frauen besonders werden natürlich beschimpft. Die türkischstämmige deutsche Abgeordnete Sevin Dagdelen, die hat am Mittwoch im Abgeordnetenrestaurant des Bundestags gesessen. Sie ist linken Politikerin, die holte ihr Handy raus und da klickte sie auf Facebook. Du Schlampe, dich werde ich auch noch finden und dann werde ich dich zersägen, liest sie vor. Im Netz, so erzählt Dagdelen, habe jemand ein Kopfgeld von 50.000 Euro auf sie ausgesetzt und nochmal 50.000 Euro auf ihre Familie. Angesichts solcher Drohungen hält es Dagdelen für Hohn, wie sanft Angela Merkel in dieser Woche reagierte. Nicht nachvollziehbar nannte die Kanzlerin die Erdogan-Äußerungen. Das war alles. Als handelt es sich um einen Rechenfehler in der Steuererklärung und nicht um eine üble Attacke eines ausländischen Staatsoberhauptes gegen deutsche Volksvertreter. Erdogan hat uns zur Zielscheibe gemacht. Seine Äußerungen sind ein Signal an den Mob, auf uns loszugehen. Das sagt Dagdelen. Eine Meldung aus der Taz. Werfen wir mal einen Blick ins Internet. Die Seiten habe ich hier geöffnet, die liegen vor mir. Ex-Polizeichef entschuldigt sich. Der ehemalige Kölner Polizeichef erscheint vor dem Untersuchungsausschuss im nordrhein-westfälischen Parlament. Er sagt, die Polizei habe die betroffenen Frauen, die vergewaltigt wurden, in der Silvesternacht nicht genug geschützt. Der ehemalige Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers, so heißt der Mann, hat sich im Untersuchungsausschuss Silvesternacht bei den Opfern der massiven Übergriffe und Vergewaltigungen entschuldigt. Dass die Polizei Köln unter seiner Führung den Frauen nicht ausreichend Schutz geben konnte, bewege ihn seit diesem Tag. Das sagte Albers am Montag in Düsseldorf. Ich bitte die betroffenen Frauen um Verzeihung. Sexuelle Nötigung und Vergewaltigungen seien Taten, die in ganz besonderem Maße verletzten und demütigten. Im Untersuchungsausschuss sagte Albers als Zeuge aus. Die NRW-Regierung hatte ihn eine Woche nach den massenhaft sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen auf hunderte Frauen und dem viel kritisierten Polizeieinsatz in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Albers wurde vorgeworfen, die Öffentlichkeit nach den Vorfällen nicht informiert zu haben bzw. getäuscht zu haben und Details über die Herkunft der Verdächtigen zurückgehalten zu haben. 2/3 der rund 160 Beschuldigten sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Algerier und Marokkaner, viele von ihnen Asylsuchende. Also eine Riesenschweinerei, Behörden vertuschen aus einem falsch verstandenen Antirassismus, der sowieso, wenn er da ist, ist er da und wenn er nicht da ist, ist er nicht da, und verkehren die Tatsachen und lassen die Frauen praktisch ungeschützt. Frauen als Opfer von einer verfehlten Ausländerfreundlichkeit, die wirklich in die falsche Richtung zielt. Antirassismus, Anti-Homosexuelle, Anti-Links, es ist immer die gleiche Ecke. Entweder islamistisch oder rechtsextrem, und es geht nicht mehr, hat ja auch mal linksextreme Gewaltakte gegeben in 60er Jahren, 70er Jahren in Italien, in Deutschland und so, aber heutzutage dreht sich's nur noch um diese 2 Linien, bis jetzt mindestens. Ne? Da kannst du dann zum Beispiel Dinge hören, wie wo es um die Homosexuellen geht, wir müssen sie umzingeln, wir müssen sie an die Wand stellen und schießen, dass ihnen das Gehirn zerspritzt. Jetzt, wer sagt sowas? Ne? Ah, ein Pfarrer in USA, und er spricht also über die Homosexuellen und sagt dann, in der Bibel steht, die Homosexuellen verdienen es zu sterben. Jetzt, das finden natürlich nicht alle Leute gut, sowas, ne? Aber dann gibt's viele, die verteidigen den, aus dem gleichen Hass natürlich heraus, aber mit dem Argument, ja, der übt ja nur sein Recht aus auf freie Meinungsäußerung. Ja. Auf diesem Niveau wird die Sache abgehandelt. Und das sind dann die gleichen Leute, die natürlich, wenn ein Imam in der Moschee sagt, die Ungläubigen verdienen es, ausgemerzt zu werden und zu sterben. Frauen muss man schlagen. Da protestieren sie dann. Ne? Aber wenn es ein christlicher Pfarrer ist, dann wird es Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigen. Diese Leute dürfen sich austoben und dürfen ihren Hass verbreiten und leider so oft ungestraft. Noch einen kurzen Blick in die Presse. Ankaras schmutziger Krieg, schreibt die Taz von heute. Die türkische Armee setzt gegen kurdische Guerilla international geächtete Streubomben ein, Clusterbomben. Und es gibt ein Videomaterial, das veröffentlicht wurde. Und da kann man ganz klar erkennen, dass das Erdogan-Regime mittlerweile einen schmutzigen, einen dreckigen, einen verbrecherischen Krieg gegen die Kurden führt. Der Spiegel kommt heute auf seiner Homepage mit einer Anti-Russland-Meldung. Russland soll hinter Hackerangriffen des IS stecken. Dann gibt es einen Beitrag zum Thema AfD-Vize Alexander Gauland warnte zuletzt muslimische deutsche Beamte und Politiker vor Reisen nach Mekka. Im Spiegel nennt die Integrationsbeauftragte Aydin Özgür seine Aussage absurd. Staatsminister kritisiert Gaulands Mekka-Gemecker. Naja, die sollen wirklich aufpassen, so weit ab, dass das nun natürlich eine Rechte sagt, ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen, aber es ist eben so. Belgische Polizei nimmt 12 Terrorverdächtige fest, Dutzende Häuser wurden durchsucht. Bei einem Großeinsatz haben belgische Sicherheitskräfte mehrere Terrorverdächtige festgenommen, darunter in Brüssel-Mollenbeek. Rio ruft finanziellen Notstand aus, die Olympiastadt. Rio de Janeiro hat wenige Wochen vor den Olympischen Spielen den Notstand erklärt. Ohne Geld von der Zentralregierung drohe der Zusammenbruch öffentlicher Dienste. Zum Thema Ausschluss von Sommerspielen 2016. Russland gibt nicht auf. Olympische Spiele in Rio ohne Russland. Leichtathleten. Gegen die Entscheidung des Weltverbandes der IAFF regt sich Protest in Moskau. Blicken wir auf die Taz. Sidans Geburtsort Marseille, Cité of God. La Castellane heißt die Siedlung im Norden von Marseille. Hier wurde der Fußballheld Zinedine Zidane groß, doch daran erinnert nichts, eine Reportage. Die Grünen und sichere Herkunftsstaaten, ein neues heißes Eisen zwischen der CDU-CSU und den Grünen. Kretschmann, der Grünen-Politiker, will weiteren sicheren Herkunftsländern zustimmen. Wieder einmal setzt er den Konsens mit der Regierung über grüne Grundsätze. Es geht darum, ob Algerien, Marokko und Tunesien sichere Herkunftsstaaten sind und ob man Leute, die von daher kommen und Asyl beantragen, in Deutschland abschieben kann. Schottlands Optionen bei einem Brexit. Angst beherrscht die Stimmung. Die bange Frage, wird Schottland erneut über die Unabhängigkeit abstimmen, wenn der Brexit kommt? So richtig traut sich niemand an das Thema. Gay Prides weltweit, Paraden, Party, Politik. Die Saison hat begonnen. Überall auf der Welt kämpfen und feiern LGBT für ihre Rechte. 4 Aktivisten, Aktivistinnen über Demonstrationen am Wochenende. Die junge Welt, noch einmal mit Ankaras schmutzigem Krieg. Dann Old School Society diskutiert im Chat über Anschläge unter falscher Flagge in Größenordnung des Attentats auf das Satire-Magazin Charlie Hebdo. Verdeckter BKA-Ermittler sollte Mitglieder zum zweiten Gruppentreffen fahren. Das heißt, Rechtsradikale wollen nun auch mitbomben und den Terror mitmachen. Thema Ausland in der jungen Welt. Frankreich. Hollande will Demonstrationen verbieten. Aktionstage der Gewerkschaften gegen geplantes Arbeitsgesetz werden mit islamistischem Terror gleichgesetzt. Die vergleichen also die Aktionen der Gewerkschaften mit dem islamistischen Terror. dieser Untergang, diese Selbstvernichtung der Sozialistischen Partei hier in Spanien und jetzt die Sozialistische Partei Hollande, Valls und diese Leute in Frankreich. Ja. Also kein Problem mehr damit, ein Demonstrationsrecht außer Kraft zu setzen, wenn es zu viel wird. Ja. Autoritäre Staaten, Diktatur. Immer weiter geht's leider. Wir müssen das verhindern. Niemandsland, terra de ningú. Una veu lliure, un món lliure. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Meine Damen und Herren, die Beatles noch einmal auf Deutsch. Von den zwei einzigen Songs, die sie auf Deutsch eingespielt haben in den 60er Jahren. Komm, gib mir deine Hand, hatten wir gerade gehört. Und jetzt, She Loves You, sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Sie liebt dich, yeah. Sie denkt ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan, sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und dreht es dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah, yeah, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen, entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Niemandsland. Meine Damen und Herren, die letzten 10 Minuten von Niemandsland. Noch ein paar kleine kulturelle Einsprengsel hier zum Schluss unserer Sendung. Für größere Beiträge, weiß ich nicht, ist glaube ich kein Platz mehr. Aber es gibt verschiedene Argumente, Please go und please stay, den Briten zuzurufen, bitte geht oder bitte bleibt. Ein Argument für please stay ist natürlich folgendes. Please stay because the English always end up in a penalty shootout with us. Bitte bleibt, weil die Engländer gegen uns immer ins Elfmeterschießen kommen. Geflügeltes Wort hier in Deutschland und in England natürlich auch. Gestern noch kommentiert mit meinen britischen Kollegen bei einem Abendessen und da haben wir ordentlich abgelacht über die Elfmeterschießen und diese ganzen Rivalitäten, die man so im Laufe der Jahrzehnte aufgebaut hat und von Generation zu Generation übernimmt. Was gibt's kinomäßig, Werner? Du schnaufst da so schön ins Mikro. Nee, geschnauft habe ich wegen diesen Fußballgeschichten, weil also mich interessiert das alles nicht so. Ich warte drauf, bis der Barca wieder anfängt zu spielen und diese Ländergeschichten, das interessiert mich nicht so. Gut, lieber Kino, ne? Also heute Abend geht's weiter, was wir schon angekündigt haben, diesen Filmzyklus aus Lateinamerika. Letzte Woche war La Batalla de Chile Teil 1, wo die Bourgeoisie und die Rechten eben schon ein Jahr vorher den Putsch vorbereiten, nicht nur die Militärs. Und jetzt heute Abend den Teil 2, wo es um den eigentlichen Staatsstreich geht, dann am 11. September 1973, wo im Ateneo Rebel in Poble Sec, Straße von Honrada Nummer 32. Und auch heute Abend um 19 Uhr Mostra de Cine, dem Dokumental Kurt, also so ein kleines Festival mit Kurz-Dokumentarfilmen aus Kurdistan, wo im Forat de la Vergogna, in diesem sozialen Zentrum Pou de la Figuera, in der Straße San Pere Mespasch Nummer 70. Morgen geht es weiter übrigens, auch diese kurzen Dokumentarfilme zu Kurdistan, auch um 19 Uhr am selben Ort. Dann nächsten Freitag noch, am 24. einen Solidaritätsnachmittag mit Palästina, also Aktivitäten, Informationen, wie die Palästinenser eben versuchen zu leben und zu überleben in den von Israel besetzten Gebieten. Auch, also geht schon vorher los, aber dann um 19 Uhr auch ein Dokumentarfilm, anschließend Gespräche, Diskussionen über Formen der Solidarität mit Palästina, Möglichkeiten und so weiter, und um 10 Uhr dann ein Imbiss, wo es auch palästinensische Gerichte gibt, eine Fotoausstellung und Intifada-Musik. Wo in der Cinetica, in dieser früheren Kino da oben in Fabra e Puig Nummer 32, nächsten Freitag Nachmittag, oder alternativ Cinema alla Fresca, das fängt jetzt auch wieder an, umsonst und draußen Kino gucken, da spielen sie in der Agora Juan Andrés im Raval, in der Aurora mit Rieretta, den Film haben wir vor kurzem auch schon mal angekündigt, Bandit Queen, La Reina de los Bandidos, die Königin der Banditen. Ah, Poland Devi, die ja, Inderin. Genau, und das ist also auch am nächsten Freitag, wo ich jetzt nicht weiß, fängt es um 19 Uhr oder um 20 Uhr an. Gut, so viel ist das Gratis-Kino-Programm und Veranstaltungsprogramm für nächste Woche. Zum Schluss möchte ich einen Film vorstellen, der mir doch recht gut gefallen hat. Bei anfänglicher Skepsis habe ich doch gedacht, das ist ein guter Film, den kann ich empfehlen. Ich habe ihn vor ein paar Tagen gesehen und möchte ihn empfehlen. Der Film heißt Suite Française, Melodie der Liebe. Es klingt sehr romantisch, es handelt sich aber um ein knallhartes Stück illustrierter Geschichte. Suite Française ist ein britisch-französisch-kanadisches Kriegsdrama des Regisseurs Saul Dipp. Es spielt 1940 in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs zur Zeit der deutschen Besatzung und basiert auf dem unvollendeten gleichnamigen Roman von Irène Némirovsky. Bevor ich ein bisschen was zur Handlung sage, habe ich hier mal den Trailer, und es lohnt sich, da mal reinzuhören. Und wie gesagt, ich empfehle den Film. Es lohnt sich, ihn zu sehen. Zugeteilt? Ein Offizier. Guten Abend. Wir sehen ihn nicht an. Wir sprechen nicht mit ihm. Das Klavier gehört Ihnen, vermute ich. Ich sehe alles, was in diesem Haus vor sich geht. Der Deutsche in meinem Haus stellt Madeleine nach. Der Offizier, der bei Ihnen wohnt. Ich spreche nicht mit ihm. Da habe ich was anderes gehört. Darf ich Ihnen etwas vorspielen? Dieser Deutsch ist unser Feind. Verstehst du das? Ich habe mit diesen Menschen nichts gemeinsam. Der einzige Mensch, mit dem ich etwas gemeinsam habe, bist du. Ihr Offizier leitet den Suchtrupp nach meinem Mann. Sie sind die Einzige, die ihm noch helfen kann. Sie denken, dass du jemanden versteckst. Wenn ich auch nur den leisesten Verdacht hätte, wäre es meine Pflicht, dem nachzugehen. Ja, großes Kino, großes Drama, gut verfilmt. Der Film hält bis zum Schluss eine doch wirklich wohltuende Spannung aufrecht. Er vermeidet teilweise Klischees, die wir aus anderen Resistance- und Nazi- bzw. Anti-Nazi-Filmen kennen. Das ist zum Teil sehr wohltuend und der Film ist sehenswert. Die Geschichte ist wahrscheinlich eine Geschichte, die in allen Besatzungsregimen so stattfindet. Während der Besatzung Frankreichs durch die Deutschen im Frühsommer 1940 flüchteten viele Menschen aus Paris in die ländliche Umgebung. Als ein Regiment in Lucille-Angeliers Dorf stationiert wird, wird der deutsche Offizier Bruno von Falk im Haus von Lucille und deren Familie einquartiert. Und dann geht's aber ordentlich ab. Da ist einiges an Sprengstoff drin. Der Ehemann der unglücklich verheirateten Lucille befindet sich nämlich in deutscher Kriegsgefangenschaft. Und Lucille versucht, sich zwischen den Besatzern und der dominanten Schwiegermutter, die wird übrigens großartig dargestellt von Christine Scott Thomas, tolle Schauspielerin. Die versucht sich also zwischen den Besatzern und dieser dominanten Schwiegermutter zurechtzufinden, während sie auf eine Nachricht von ihrem Ehemann wartet. Lucille versteckt auch Benoit Labarie, der einen deutschen Offizier umgebracht hat, vor den Besatzern. Durch ihre Leidenschaft für das Klavierspiel kommen sich Lucille und der deutsche Besatzungsoffizier Bruno von Falk näher, da Bruno ein ehemaliger Komponist ist. Und hier ist natürlich dem Drama wirklich die Weiche gestellt. Ursprünglich als fünfteilige Romanvorlage von der Autorin Irène Nemirovsky geplant, konnten nur zwei Bände, Sturm im Juni und Dolz von Suite Française, fertiggestellt werden. Von den restlichen drei Bänden sind nur Skizzierungen des weiteren Handlungsverlaufs vorhanden, da die Autorin im Juli 1942 festgenommen und nach Auschwitz deportiert wurde, wo sie am 17. August 1942 an Typhus, so heißt es offiziell, starb. Meine Damen und Herren, das war's für heute im Niemandsland. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Tschüss, Werner. Tschüss, bis nächste Woche. Ich verweise auf weitere Sendungen hier bei Kontrabanda FM. Gleich geht's weiter. Da gibt es eine Wiederholungssendung von Musikers del Secle Wind, Musik aus dem 20. Jahrhundert von unserem Kollegen Albert. Bleiben Sie und werden Sie glücklich. Ein wunderschönes Wochenende. Ab Dienstag etwa wird die heutige Sendung im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org im Internet nachzuhören, runterzuladen und so oft zu hören sein, wie man möchte. Tschüss, agur, goodbye. Ich will das Wetter zu reden.